Zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas fanden am 10. und 11. August in Angola und Nigeria Festveranstaltungen und Filmvorführungen statt. Bei Filmvorführungen wurden die Tiefacker-Filme wie die feierlichen Veranstaltungen zum 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas in Anwesenheit von Genossen Kim Jong-un und die Wissenschaftlerstraße Mide gezeigt. Auf den Veranstaltungen hoben die Redner hervor, Präsident Kim Il-sung habe den langjährigen anti-japanischen bewaffneten Kampf zum glänzenden Sieg geführt und die historische Sache der Befreiung des Vaterlandes erfüllt. Die Befreiung Koreas sei ein historischer Wendepunkt bei der Gestaltung des Schicksals des koreanischen Volkes gewesen.